Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Es ist der 11. Dezember 1957. Kein besonders schöner Morgen auf dem Flugplatz Egelsbach südlich von Frankfurt. Doch das trübe Wetter macht den beiden Männern, die jetzt ein ungewöhnlich lackiertes, einmotoriges Flugzeug besteigen, nichts aus. Noch einmal überprüfen sie gewissenhaft alle Instrumente des fliegenden Zebras. Die riesigen schwarz-weißen Streifen überziehen den gesamten Rumpf des Wolkenfliegers. Hier in Deutschland fällt die Bemalung auf, aber dort, wo die Männer hinwollen, soll es eine Tarnung sein. Ihr Ziel liegt tausende von Kilometern entfernt. Sie wollen nach Afrika. Ein letztes Mal kontrolliert der jüngere der Männer seine Dornier 27. Ein Flugzeug, das bisher nur vom Militär eingesetzt wird. Zum ersten Mal wird eine solche Maschine privat genutzt. Die Dornier hat eine Eigenschaft, die in Afrika von Vorteil ist. Sie ist hochbeinig und kann somit auch auf noch so holprigen Pisten und Grasflächen landen. Der junge Pilot hat erst seit kurzem seinen Flugschein, genau wie sein Begleiter. Das Besteigen des Flugzeugs mit dem Kennzeichen D-Ente ist der erste Schritt zur Erfüllung ihres großen Traums. D-Ente. Das D steht natürlich für Deutschland. Vier Buchstaben müssen laut Bestimmung auf den Buchstaben D folgen. Diese vier Buchstaben sollen einen Tiernamen ergeben. Darin waren sich die Männer sofort einig, denn ihr gesamtes Leben dreht sich um Tiere. Der wagemutige Flug bis zum afrikanischen Kontinent ist ihre bisher größte Herausforderung. Und sie genießen sie vom ersten Augenblick. Bernhard Jimek und sein Sohn Michael. Bernhard Jimek ist 48 Jahre alt, als der Flugschüler zum ersten Mal vor Hebeln, Zifferblättern und Instrumenten auf dem Pilotensitz Platz nimmt. Das Fliegen selber ist kinderleicht. Man braucht es eigentlich gar nicht zu lernen. Schwierig ist nur das Starten. Und noch schwieriger das Landen. Ich habe fast doppelt so viele Stunden gebraucht wie Michael, bis ich endlich dem staatlichen Prüfer die vorgeschriebenen Steilkurven vorfliegen und mit abgestopptem Motor genau an der Stelle landen konnte, die er mir unten auf der Erde anzeigte. Doch alle Mühen sind an diesem Dezembertag vergessen, als sich die D-Ente mit Michael Jimek am Steuer in die Luft erhebt. Mit an Bord ist auch ein Galago, ein Buschbaby namens Jokele, das ein Jahr lang im Zuhause der Jimeks aufgezogen wurde und nun in seine ostafrikanische Wildnis zurückgebracht werden soll. Bernhard Jimek verfolgt mit einem Autoatlas auf dem Schoß den Verlauf des Rheins und hält Ausschau nach Bauwerken, die den Weg über das europäische Festland Richtung Mittelmeer erleichtern sollen. Auf den Flughäfen, die sie unterwegs ansteuern, erregen sie einiges Aufsehen mit ihrem fliegenden Zebra. Zum Glück haben wir noch keine Tropenkleider an, sonst sähen wir ganz und gar verboten aus. Endlich, nach einigen Verzögerungen wegen Nebels und schlechten Wetters, sind sie über dem Mittelmeer. Weit und breit ist kein Schiff zu sehen. Auch keine Küstenlinie ist in Sicht. Da plötzlich setzt der Motor aus. Im selben Moment ist alles still. Verstohlen blickt Bernhard Jimek zu seinem Sohn. Michael schaltet die Hilfspumpe an. Ein Surren ertönt. Dann endlich, nach langen, bangen Sekunden, springt der Motor wieder an. Bis sie die Nordküste Afrikas erblicken, sagen die Männer kein Wort. Warum setzen die Jimeks ihr Leben aufs Spiel? Warum fliegen sie los, ohne Angaben bei den offiziellen Stellen, dass ihr Endziel Afrika ist? Was ist ihnen so wichtig, dass sie mehr als 10.000 Kilometer Flug in einer lauten, rappelnden Maschine mit mehr als 15 Zwischenstopps und endlosen Formularkriegen auf sich nehmen? Die Antwort: eine ebenso reizvolle wie schier unmögliche Aufgabe. Die wilden Tiere des Serengeti-Nationalparks in Tanganyika sind ihr Ziel. Über 12.500 Quadratkilometer breitet sich der Park aus und ist damit fast so groß wie Belgien. Diese unendlich weite Steppe ist der einzige Fleck in Afrika, wo es noch riesige Herden gibt, die über das Grasland ziehen. Gnus, Gazellen und Zebras, wohin das Auge blickt. Genau hier liegt aber auch das Problem begraben, das Bernhard Jimek und sein Sohn lösen sollen. Niemand kennt die exakte Anzahl der Tiere, die auf ihren Wanderwegen die Serengeti durchqueren. Über 1 Million Großtiere sollen es sein. Genaueres weiß man nicht. Niemand kennt die Routen, die sie auf ihren Wanderungen zu den Wasserlöchern nehmen. Monatelang sieht man auf einer bestimmten Fläche kein einziges Tier. Dann plötzlich stehen die Gnus dicht gedrängt auf dem Steppenboden. Woher kommen die Tiere und wohin ziehen sie? Das Wissen hierzu wird dringend benötigt. Die englische Verwaltung des Serengeti-Nationalparks möchte die Grenzen des Parks verändern, verkleinern. Liegen die Wanderwege dann noch innerhalb des geschützten Gebietes oder nehmen die freien Horden völlig andere Routen durch die weiten Ebenen? Diesem Geheimnis sind Bernhard Jimek und sein Sohn Michael auf der Spur. Mit dem Gepäck eine Filmkamera. Es ist nicht die erste Reise des Drehteams nach Afrika. Bereits 1954 drehten Michael und Bernhard Jimek einen Naturfilm über das Leben in der afrikanischen Steppe. Kein Platz für wilde Tiere, wurde mit Filmpreisen überhäuft und lief monatelang mit riesigem Erfolg in den Kinos, nicht nur in Deutschland. Der Film wurde in 63 Ländern gezeigt, ein unglaublicher Erfolg für einen Film über Tiere. Einen großen Teil des Erlöses will Bernhard Jimek wieder zurückgeben an die afrikanische Wildnis. Wir hatten das Gefühl, dass die Millionen, die den Film gesehen hatten, mit ihrem Eintrittsgeld den wilden Tieren Afrikas helfen wollten, die wir beide lieben und die jeder lieben muss, der sie näher kennenlernt. Als der Verwalter des Serengeti-Nationalparks die Jimeks bittet, diese wichtige Zählung der Tiere des Parks zu übernehmen, zögern Vater und Sohn daher keine einzige Sekunde. Doch wie zählt man Tiere? Auf einem Gebiet, das so groß ist wie Belgien? Mit Gebirgszügen, überschwemmten Ebenen, Wäldern und mit nur einer einzigen pistenähnlichen Straße durch das Gebiet. Schnell ist klar, zählen könnte man die Tiere nur aus der Luft. Sie müssen fliegen. Allerdings nicht zu hoch, sonst kann man ein Gnu nicht mehr von einem Löwen unterscheiden. Michael Jimek hat bald das passende Flugzeug gefunden. Für 130.000 D-Mark kauft er die Dornier 27. Sie besitzt etwas, was sie für die schwierige Aufgabe benötigen. Einen kraftvollen Motor, mit dem man extrem langsam fliegen kann. So haben sie die Chance, die Tiere mit bloßem Auge zu zählen. Das ist ihre einzige Möglichkeit. Sie müssen jedes Tier mit den Augen erfassen und den Bestand notieren. Fotos zu machen auf einem so großen Gebiet würde die unglaubliche Summe von 250.000 D-Mark verschlucken und die Auswertung würde Jahre dauern. Aber die Zeit drängt. Es geht um die Serengeti. Das Flugzeug wird nach Michaels Idee mit dem Zebramuster bemalt. Eine Halterung für die Kamera muss gebaut werden. Eine spezielle Kühlung für den Motor, der bei langsamem Flug Gefahr läuft zu überhitzen, wird in Auftrag gegeben. Und dann müssen Vater und Sohn noch den Pilotenschein machen. Nach 10 Monaten der Vorbereitung sind sie endlich bereit für den großen Flug ins Herz der afrikanischen Wildnis. Bernhard Jimek hat monatelang an vielen Wochenenden Dienst getan, hat all seine Urlaubstage zusammengekratzt, damit er dieses Abenteuer mitmachen kann. Denn er ist in seinem Hauptberuf Angestellter der Stadt Frankfurt am Main. Er ist Zoodirektor. Schon als Kind ist Bernhard Jimek von Tieren fasziniert. Wenn der Zirkus in Neisse, ihrer Heimatstadt, zu Gast ist, hält ihn und seine Geschwister nichts mehr zu Hause. Kam unsere Mutter uns abends Gute Nacht sagen, so lagen wir öfters voll angezogen im Bett, krochen nachher durch das Fenster im Erdgeschoss hinaus, schlüpften während der Vorstellung unter der Leinwand des Zirkus durch und kletterten oben auf die hintersten Stehplätze. Oft rückten wir von Bankreihe zu Bankreihe nach vorn. Einmal haben wir es bis zu den rot überzogenen Logenplätzen geschafft. Die Faszination für den Zirkus wird Bernard Chimek Zeit seines Lebens nicht verlieren. Derweil ahnt die Mutter daheim von alledem nichts, doch würde sie sicherlich ihren Kindern die Freude gönnen. Sie haben es nicht leicht in diesen unruhigen Jahren. 1913 stirbt der Vater der Familie. Bernard Chimek, das jüngste von 6 Kindern, ist noch keine 3 Jahre alt. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 beginnt sich die Situation der Familie zu verschlechtern. Ab 1917 wird die Versorgung mit Lebensmitteln zum Problem. Doch Bernhard kann bald etwas zur Ernährung der Familie beitragen. In verlassenen Stallungen hält er Tauben und Hühner, auch Kaninchen und 2 Ziegen, deren Milch willkommene Abwechslung auf den Esstisch bringt. Schon als kleiner Junge tritt Bernhard Chimek in den Kleintierzüchterverein in Neisse ein. Denn er hält in einem Gehege Antwerpener Barzwerghühner. An diese Hühner verliert Chimek sein Herz. Er wird sie bis ins hohe Alter züchten. Um an Futter für seine Leidenschaft zu kommen, wird er erfinderisch und geschäftstüchtig zugleich. Er pflegte von einem Orte zum anderen zu ziehen, ohne dass er organisiert Märchenlesungen. Zusammen mit seinen älteren Brüdern mietet er Räume in den ringsherum verstreuten Dorfgaststätten, engagiert eine Schauspielerin des Stadttheaters für die Märchendarbietungen, die die Schimek-Brüder dann mit einer Art Diashow begleiten. Die Lichtbilder hierfür haben sie sich ausgeliehen vom Deutschen Städtebund. Abwechslung ist rar in dieser Zeit. Radio gibt es noch nicht, vom Fernsehen ganz zu schweigen. Und so geht das Konzept auf. Die Märchenlesungen werden zu einer großen Attraktion in Neisse und Umgebung. Und Bernhard Chimek kann Futter für seine geliebten Barzwerghühner kaufen. Mit Erfolg nimmt er bereits als 10-Jähriger an Geflügelausstellungen teil. Als 16-Jähriger schreibt er Artikel in der Geflügelbörse über die Legeleistung von Hühnern, gibt bald darauf Broschüren und sogar in eigener Regie ein Buch heraus, den Taschen-Zwerghühner-Atlas. Es erscheint fast als selbstverständlich, dass Bernhard Chimek nach dem Abitur ein Studium der Veterinärmedizin beginnt. Tierarzt will der hochgewachsene junge Mann werden und bekommt nach einer Prüfung von der Studienstiftung ein gebührenfreies Studium bewilligt. Studieren können in dieser Zeit eigentlich nur die Kinder vermögender Eltern. Der durchschnittliche Jahresverdienst eines Arbeiters beträgt 2200 Reichsmark. Ein Studium kostet ungefähr 1000 deutsche Reichsmark im Jahr. Mutter Chimek kann dies für den jüngsten Sohn nicht finanzieren. Im Frühjahr 1928 zieht Bernhard Chimek zum Studium nach Leipzig. Und seine geliebten Barzwerghühner müssen mit. Ein Schrebergarten, den Chimek in Leipzig mietet, wird zur neuen Unterkunft seiner tierischen Freunde. Leipzig als Studienort hat Chimek auch deshalb gewählt, weil hier die Fachzeitschrift Geflügelbörse erscheint, an der er bereits eifrig mitarbeitet. Trotz der Freude am Studium, trotz der Zuneigung zu den Tieren, trotz seiner Liebe zu den exotischen Zirkustieren, eines kommt Bernhard Chimek in diesen Jahren nie in den Sinn: Zoodirektor zu werden. Doch genau das ist der Beruf des mittlerweile 48-Jährigen, als er mit seinem Sohn Michael in der D-Ente, dem fliegenden Zebra, die Grenze des afrikanischen Kontinents überquert. Der Zwischenfall mit dem aussetzenden Motor über dem Mittelmeer hat Bernhard Chimek die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Als sie in Oran in Algerien landen, ist er zunächst froh, doch die unruhige politische Situation mit Überfällen, Bombenanschlägen und Lynchmorden drängt die Flieger aus Deutschland zur Weiterreise. Allerdings spielt das Wetter nicht mit. Ein großes Tiefdruckgebiet verhindert nach dem Start am nächsten Morgen ein Weiterkommen. Und so müssen sie entmutigt wieder umkehren und erneut den Flugplatz in Oran ansteuern. Sie hoffen auf den nächsten Tag. Am nächsten Morgen fliegen wir ein Stückchen draußen über dem Meer und sehen, was das Tief angerichtet hat, das nun endlich nach Osten weitergezogen ist. Weggeschwemmte Brücken, aufgerissene Straßen, Überschwemmung. Wir aber fliegen dorthin, wo die Sonne scheint. Und keine Wolkenwaschküche wird uns jetzt noch stoppen. Ihre Route führt sie zunächst immer an der Mittelmeerküste entlang bis nach Alexandria. Hier landen sie 4 Tage nach ihrem Aufbruch von Oran. Hinter ihnen liegen schon jetzt Probleme beim Benzinkauf, Probleme mit den Behörden, Probleme mit Landeplätzen. Doch nun geht es endlich Richtung Süden, den Nil entlang, der sich wie ein grünes Band durch die endlosen kahlen Landschaften Ägyptens zieht. Ohne den Nil mit seinen grünen Ufern, die sich bis zu 3 Kilometer ins Land erstrecken, wäre ganz Ägypten eine einzige Wüste. Erst durch den fruchtbaren Schlamm, den der 6.671 Kilometer lange Nil bei Hochwasser ins Land spülte, konnten hier Nutzpflanzen angesiedelt werden, ohne die das Leben und die Kultur des alten Ägyptens nicht möglich gewesen wäre. Als die Stadt Luxor hinter dem Piloten liegt, lösen sie sich von der Orientierungshilfe Nil und wagen sich hinaus in die nubische Wüste. Nichts als gelber Sand, soweit das Auge blickt. Ein Ort, an dem man leicht den Überblick verlieren kann. Dann endlich taucht der Nil wieder auf und bald darauf die Stadt Khartoum in Sudan, ihr nächster Stopp. Wieder ein Zwischenfall. Als sie dem Flughafenpersonal, das sich begeistert um sie schart, einen Langsamflug vorführen, steigt die Temperatur des Motors plötzlich stark an. Mit der extremen Hitze Afrikas kommt der Motor nicht zurecht. Die Kühlung reicht nicht aus. Die Gemex bestellen telegrafisch beim Werk in Deutschland eine Zusatzkühlung, die unter den Motor geschraubt werden soll. Die Telegrafie ist bis weit in die 80er Jahre die einzige Möglichkeit, schnell Nachrichten zu übermitteln. Telefonverbindungen aus dem afrikanischen Kontinent nach Europa sind teuer und müssen oft tagelang vorher angemeldet werden. Faxgeräte gibt es noch nicht. Der Computer ist eine Wundermaschine, die gerade erfunden wird und erst 30 Jahre später der allgemeinen Menschheit zugänglich wird. Die Telegrafie, bei der mit Hilfe eines Codes Texte übertragen werden können, bedient sich eines Fernschreibers, der äußerlich einer elektrischen Schreibmaschine ähnelt, jedoch eine Sendeeinheit besitzt, die auch sogenannte Lochstreifen lesen kann. Vorbereitete Texte werden mittels eines Lochstreifens mit maximaler Geschwindigkeit übertragen. So werden die Übertragungsdauer und damit die Kosten niedrig gehalten. Das fliegende Zebra legt Kilometer um Kilometer zurück. Endlich sehen die beiden Flieger die ersten großen Tiere, eine Horde Giraffen, die neugierig ihre Hälse hinaufstrecken zu dem fliegenden Etwas. In Juba, ihrem nächsten Stopp, verbringen Vater und Sohn den Weihnachtsabend, weit entfernt von ihren Familien. Entebbe, Nairobi und Arusha werden angeflogen, dann endlich ist es soweit. Nach über 10.000 Kilometern Flug landet das Zebra-Flugzeug in der Nähe des Victoriasees in der Serengeti. Das erste Ziel ist erreicht. Wir sind glücklich angelangt, mein Sohn Michael und ich. Aber wir fühlen ein leichtes Unbehagen. Werden wir auch wirklich fertig bringen, wessen wir uns unterfangen haben? Die Serengeti ist der letzte Fleck in Afrika, wo es noch Riesenherden gibt, die über die Steppen stampfen, wie einst das Meer der Bisons über die Graswellen der Prärien Nordamerikas. Wir zwei aus Frankfurt haben uns einen Plan ausgedacht, wie wir dieses Ameisenstaatgewimmel doch auszählen und herauskriegen können, woher die Riesenarmeen kommen und wohin sie ziehen. Aber noch nie hat man so etwas in Afrika versucht. Werden wir es wirklich schaffen? Vater und Sohn wissen genau, welch schwierige Aufgabe vor ihnen liegt. Bernhard Gemek will deshalb nichts dem Zufall überlassen. Er weiß, die Zählung von Tieren aus der Luft muss man üben. Doch wo kann man das? Und noch wichtiger, wie kann man danach die Zahlen überprüfen? Wo laufen die Tiere nicht davon? Jemek wählt den größten zoologischen Garten aus, den es gibt. Den Ngorongoro-Krater. Es ist der größte Zoo der Welt. Seine lückenlosen Umfassungsmauern sind 600 bis 700 Meter hoch. In diesem Tierpark hätten ganz Berlin und Umgebung Platz. Das Ganze ist nichts als ein riesiger, erloschener Krater. Der größte auf unserer Erde. Wo einst Lava brodelte, da dehnt sich jetzt unten eine riesige, von steilen Kraterwänden umgebene, grüne Weidefläche. Vor Beginn der Zählung fahren Bernhard und Michael Jemek mit dem Jeep zu dem ihnen bisher unbekannten Ngorongoro-Krater. Geht ihr Plan, den sie sich in Frankfurt am Main ausgedacht haben, auf? Durch den Urwald fahren sie bis zum Rand des Kraters. Michael hält wie erschrocken an, stoppt den Motor und wir steigen aus. Mein Sohn hat die Angewohnheit, ein wenig den Kopf zurückzunehmen und die Nasenflügel zu weiten, wenn ihn etwas packt. Auch ich bin ergriffen. Ausrufe der Bewunderung geben wir beide nur vor Begleitern ab, die das von uns erwarten. Hier können wir ganz still sein. Wir blicken stumm auf eines der Wunder unserer Erde. Man kann sich die Ausmaße dieses Riesenrundes gar nicht ausmalen. Es fehlt jeder Vergleich. Wenn wir nicht beide schon Flieger wären, hier würden wir die Sehnsucht bekommen, über den Steilhang des grünen Kraterrandes hinweg zu gleiten und hinzuschweben über diesen Zoo, den Gott selbst sich angelegt hat. Dass Bernhard Jemek einmal hier, mitten im Herz Afrikas stehen würde, mit einer ungeheuren großen Aufgabe vor sich, konnte er als junger Student und Experte für die Hühnerzucht sicher nicht erahnen. Doch große Aufgaben muss er schon in diesen Jahren bewältigen. Bereits in seinem ersten Studienjahr wird er von seinem Cousin gebeten, ein Gut nahe Berlin zu führen. Bernhard Jemek ist da erst 19 Jahre alt, also nach damaligen Gesetzen noch nicht volljährig und damit nicht geschäftsfähig. Er bekommt eine Sondergenehmigung und übernimmt die Leitung des landwirtschaftlichen Betriebs. Bald hat er eine Geflügelfarm mit 1500 Lekornhühnern aufgebaut. Geschäftstüchtig behauptet er sich gegen seine Konkurrenten. Sein Studium der Tiermedizin führt er gleichzeitig in Berlin fort. 1932 besteht er das Staatsexamen. Zu diesem Zeitpunkt ist Bernhard Jemek schon 2 Jahre verheiratet und Vater seines ersten Sohnes Rochus. Und er hat bereits eine erste große Reise hinter sich gebracht. Das preußische Landwirtschaftsministerium war 1930 auf Jemek aufmerksam geworden und schickte ihn nach Nordamerika, um sich dort die Geflügelfarmen anzusehen und Erkenntnisse aus den Betrieben mit nach Deutschland zu bringen. So ist es nicht verwunderlich, dass Jemek nach Abgabe seiner Doktorarbeit eine Stelle im preußischen Landwirtschaftsministerium angeboten wird. Am 4. Februar 1933 beginnt er seine Arbeit als Sachverständiger des Ministeriums. Nebenbei eröffnet er noch eine Tierarztpraxis in seinem neu bezogenen Reihenhaus. Seine Ehefrau Hildegard steht ihm zur Seite. Das war ein Betrieb. Tagsüber war mein Mann im Ministerium. Von 17 bis 19 Uhr verarztete er kranke Tiere. Selbstverständlich glänzte ich als Sprechstundenhilfe. Als Frau eines Veterinärs muss man mit allem rechnen. Bernhard Jemek ist nun Beamter eines nationalsozialistischen Staates unter Adolf Hitler. Im Landwirtschaftsministerium hat er eine klare Aufgabe. Er soll den Umgang der deutschen Erzeuger mit Eiern neu ordnen und überwachen und damit deutsche Eier konkurrenzfähig machen. Jemek fährt ins Ausland, holt sich Anregungen in den Niederlanden und Dänemark, fährt kreuz und quer durchs Land, um die Genossenschaften zu kontrollieren, gibt Ratgeber zur Geflügelaufzucht heraus, veröffentlicht Artikel in Zeitschriften wie Geflügelbörse und der Tierärztlichen Rundschau. Bernhard Jemek kann das Geld gut gebrauchen. Mittlerweile hat er seine tierärztliche Praxis aufgeben müssen. Der nationalsozialistische Staat hat ein Berufsverbot für Doppelverdiener erteilt. Jeder Arbeiter und Angestellte darf nur eine feste Arbeitsstelle haben. Jemek entscheidet sich für seine sichere Beamtenstelle. Er hat eine Familie zu versorgen. Am 12. April 1934 wird Bernhard Grzimek wieder Vater. Sein Sohn Michael wird geboren. Seine schriftstellerische Tätigkeit allerdings wird geduldet. Grzimek macht sich dadurch einen guten Namen im Ministerium. Seine Artikel richten sich nicht nur an ein ausgewähltes Fachpublikum. Er versteht es schon jetzt, wissenschaftliche Themen klar und verständlich für jedermann zu erklären. Eine Eigenschaft, die er beibehalten wird. Sein ganzes Leben lang wird er Fremdwörter in seinen Artikeln und Büchern vermeiden. Bernhard Grzimek widmet sich in dieser Zeit immer mehr den Studien, die ihn am meisten interessieren, dem Verhalten von Tieren. Dieses Fachgebiet der Verhaltensforschung steckt noch in den Kinderschuhen. Das Miteinander von Tieren, das Rollenverhalten in ihrer Gemeinschaft und der Erkenntnis, warum sie auf eine bestimmte Art reagieren, interessiert noch nicht viele Wissenschaftler. Man will das Tier nicht verstehen, man sieht nur seinen Nutzwert. Auf dem Heimweg von der Arbeit beobachtet Grzimek immer wieder das Verhalten der Tiere im Berliner Zoo. Wölfe, Orang-Utans und Giraffen sind hervorragende Studienobjekte. Bald lernt Bernhard Grzimek einen wichtigen Mann kennen, Wilhelm Holbach. Er gibt in Frankfurt am Main das Illustrierte Blatt heraus. Für diese Zeitschrift wird Bernhard Grzimek nun äußerst erfolgreich schreiben. Tagsüber arbeitet er im Ministerium, abends diktiert er seiner Frau Hildegard die Texte. Im Keller des Hauses können nun Tiere zur Beobachtung gehalten werden. Das Illustrierte Blatt zahlt den Unterhalt, um seinen beliebten Autor die Verhaltensforschungen zu erleichtern. So zieht eines Tages Ulla ein, die bald wie ein drittes Kind in die Familie aufgenommen wird. Im Jahre 1937 brachte mir mein Mann mein erstes Menschenaffenkind, eine Schimpansin, ins Haus. Ulla, so wurde sie von uns genannt, war ungefähr ein Jahr alt, hatte ein prächtiges schwarzes Fell und ein fast weißes Gesicht. Sofort entdeckte sie ihre Liebe zu mir, umgekehrt war es nicht anders. Wenn sie nicht gerade schlief, verfolgte sie mich auf Schritt und Tritt. Für sie war ich von jetzt an ihre Mutter, die schon für sie sorgen würde. Zwar waren da, so mochte Ulla wohl denken, noch zwei andere komische Zweibeiner, die dasselbe Recht beanspruchten, nämlich meine Söhne, Rochus und Michael. Aber mit denen würde sie sicher fertig werden. Und außerdem schienen sie ja herrliche Spielgefährten zu sein. Rhesusaffen, Hunde und sogar ein Wolf sind häufig zu Gast bei Familie Grzimek. Doch dann verändert sich alles. Deutschland erklärt Polen den Krieg und es folgen 6 Jahre, die die Welt verändern. Auch die Welt der Grzimeks. Bernhard Grzimek bekommt eine Aufgabe erteilt, die seine Fähigkeiten als Tierpsychologe in Anspruch nimmt. Er soll Untersuchungen an Pferden erstellen, soll herausfinden, ob sie ohne Hilfe zu ihrem Standort zurückkehren können, ob sie einen Richtungssinn haben, ob sie Farben erkennen können. Ziel ist es, die Ausbildung der Heerespferde, die im Krieg unverzichtbar sind, zu verkürzen. Bernhard Grzimek muss nicht an Gefechten teilnehmen, hat Heimaturlaub. Doch die Front kommt immer näher. 1943 fallen Bomben, auch auf Berlin. An einem Morgen hieß es, auch der Zoo sei diesmal schwer getroffen worden. Ich marschierte an rauchenden Schutthaufen vorbei, um gesperrte Häuserviertel herum. 2 Stunden brauchte ich quer durch Berlin bis zum Zoologischen Garten. Welch ein Bild! Was einmal schwarze Panther, seltene Löwen-Tiger-Bastarde und Tiger waren, lag hinter Gittern, die sie trotz der Flammenglut festgehalten hatten. Eine Giraffe stand regungslos neben ihrer toten Gefährtin. Ein schwelender Trümmerhaufen war jetzt ihr warmes Tropenhaus. Durch die Trümmer kamen mir der Direktor Professor Lutz Heck und sein Oberassistent Dr. Steinmetz entgegen. Beide waren sehr niedergedrückt. Auch das, was an Tieren den Angriff überlebt hatte, musste in den nächsten Tagen sterben, denn es war kalt und die Häuser zerbombt und verbrannt. Der Direktor wusste, dass ich bei mir zu Hause Käfige von meinen Wolfsversuchen hatte. Er fragte, ob ich nicht wenigstens Owa und Bambu, ein Schimpansenpaar, mitnehmen könnte. Sie lagen ihm besonders am Herzen. Und dann das 5-jährige Orang-Kind Muschi. Ihre Mutter war während des Fliegerangriffs in den angrenzenden Park entlaufen. Am nächsten Morgen sollte man sie dort tot finden. Hätten wir damals geahnt, was wir heute wissen, hätten wir Bambu, Owa und Muschi niemals zu uns genommen, ohne die Käfige vorher so zu sichern, dass ein Ausbrechen wirklich unmöglich war. Am nächsten Morgen war natürlich unser erster Gang zu unseren Gästen im Tierzimmer. Als wir es einrichteten, hatte mein Mann ein großes Guckloch in die schwere Holztür einbauen lassen, damit wir die Tiere von außen ungestört beobachten konnten, ohne dass sie uns bemerkten. Ich dachte, mich trifft der Schlaf. Die Käfige waren leer. Die zwei schwarzen Gesellen samt der rothaarigen Muschi wanderten lustig im Tierzimmer umher und amüsierten sich köstlich. Unseren großen Handwerkzeugschrank hatten sie gründlich ausgeräumt und alles kunterbunt auf den Boden verstreut. Die Birnen unserer großen Fotoscheinwerfer waren säuberlich herausgeschraubt und lagen ebenfalls auf dem Boden. Die dicken Eisenstäbe der Käfige waren buchstäblich wie Drähte auseinandergebogen. Bernhard Schimek lernt durch das Zusammenleben mit den Menschenaffen sehr viel über deren Rangverhalten und Eigenarten. Es ist ein trauriger Abschied, als die drei Menschenaffen später in die notdürftig reparierten Ruinen des Zoos zurückgeholt werden. Ihre Abenteuer sind die Grundlage vieler Artikel, die im Illustrierten Blatt erscheinen, bis die Zeitschrift 1944 eingestellt wird. Bald geht es für die vierköpfige Familie ums Überleben. Als die Gefahr in Berlin zu groß wird, ziehen Ehefrau und Kinder im Juni 1944 ins Allgäu. Alle Tiere aus dem Wohnhaus werden sicher untergebracht, während Bernhard Schimek sich in die Nähe von Krakau in Polen begeben muss, dorthin, wo der Krieg der Deutschen längst verloren ist. Noch einmal wird Schimek nach Berlin zurückbeordert. Das Ende des Krieges naht. Bernhard Schimek weiß natürlich, dass er verloren ist und kommt einem Marschbefehl nicht nach. Er desertiert, flieht, vergräbt seine Uniform. Dann macht er sich auf nach Frankfurt zu Wilhelm Holbach, dem Verleger des Illustrierten Blatts. Sie planen, nach dem Krieg gemeinsam die Zeitschrift wieder aufleben zu lassen. In Frankfurt angekommen, erlebt Bernhard Schimek eine Überraschung. Wilhelm Holbach, der Verleger, ist nun Oberbürgermeister der Stadt, eingesetzt vom Leiter der Militärregierung von Frankfurt und froh, als Schimek vor der Tür steht. Gott sei Dank, dass Sie kommen. Sie sind wenigstens Verwaltungsbeamter. Ich regiere hier in Frankfurt lediglich mit Zeitungsmenschen. Eigentlich will Schimek nicht in Frankfurt bleiben. Eine Laufbahn in der Verwaltung interessiert ihn nicht besonders. Was ihn jedoch interessiert, ist der Frankfurter Zoologische Garten. Er ist völlig zerstört worden. Schimek bittet ihn, wieder aufbauen zu dürfen. Die Antwort: Are you crazy to care for monkeys in a town which is 60% destroyed? Sind Sie verrückt, sich um Affen zu kümmern in einer Stadt, die 60% zerstört ist? Schimek erhält die Erlaubnis nicht. Die amerikanische Militärregierung, die in diesem Teil Deutschlands versucht, wieder eine demokratische Gesellschaft ohne Nationalsozialisten zu errichten, hat andere Sorgen. Die Menschen hungern, der Transport von Nahrungsmitteln ist extrem schwierig. In den Augen der Amerikaner steht ein Zoo an letzter Stelle. Doch Bernhard Schimek weiß, dass er schnell handeln muss. Der Zoologische Garten liegt mitten in der Stadt, ein wunderbares Grundstück. Wenn er nicht schnell handelt in diesen unruhigen Wochen, bleibt es bei dem offiziellen Entschluss, den Zoo aufzulösen. Kein Wunder, der Zoo ist in einem erbärmlichen Zustand. Er war völlig zerbombt. Von den Gebäuden war nur das Altmodischste unbeschädigt geblieben, die Bärenburg. Der Tiergarten selbst sah wirklich trostlos aus. Nur Ruinen. Die meisten Bäume, zersplitterte Stümpfe. Der große Weiher und die Wassergräben leer. Ringsum nur verbrannte Häuser. Kein Wunder also, dass niemand den Zoo retten will. Die Militärregierung bleibt stur. Der Zoo bleibt geschlossen. Da ich die Genehmigung der Militärregierung zur Wiedereröffnung des Zoos nicht erhielt, beschloss ich, es einfach ohne Erlaubnis zu tun. Ich habe also mit den verbliebenen Zooleuten einfach Plakate drucken lassen. Der Zoo ist wieder eröffnet. Wir haben sie rasch überall in der Stadt angeklebt. Es waren die ersten Plakate nach Kriegsende. Dann haben wir am helllichten Tag mit einer alten Ponykutsche, den paar Ziegen, den zwei Kamelen und großen, selbstgemalten Inschriften einen Umzug durch die Stadt gemacht. Musik. die mutige Aktion wird belohnt. Endlich genehmigt die Militärregierung, dass der Zoo offen bleiben darf. Am 1. Mai 1945 wird Bernhard Grzimek von Wilhelm Holbach zum kommissarischen Zoodirektor ernannt. Er trägt von nun an die Verantwortung für den Unterhalt und den Wiederaufbau des Zoos, denn darauf muss er sich einlassen. Keinen einzigen Pfennig erhält der Zoologische Garten aus der Haushaltskasse der notleidenden Stadt Frankfurt. Wie anders ist da der natürliche Zoologische Garten, vor dem Bernhard und Michael Grzimek Anfang 1958, fast 13 Jahre später, stehen. Der Ngorongoro-Krater mit seinen natürlichen Schutzmauern umfasst 26.000 Hektar und gehört seit 1951 zum Nationalpark Serengeti. Zehntausende Tiere bevölkern den Krater. Besonders groß ist die Zahl der Zebras, Büffel, Gnus, Antilopen und Gazellen. Sie werden gejagt von Löwen, Fleckenhyänen und Leoparden. Daneben gibt es Elefanten und, ungewöhnlich in dieser Gegend, Flusspferde. Doch die genaue Zahl der Tiere steht nicht fest, ebenso wenig wie im Rest des Nationalparks. Diese Aufgabe zu lösen, dafür sind Bernhard und Michael Grzimek hier. Am nächsten Tag ist es soweit. Der erste Flug mit der D-Ente hinein in den Krater beginnt. Doch es ist alles andere als leicht. Von hier oben sehen selbst Gnus wie winzige Ameisen aus. Immer wieder fliegen Vater und Sohn über eine Tierherde dahin. Nach und nach gewöhnen sich ihre Augen an die aufgescheuchten Tiere. Langsam bekommen wir Übung. Noch einmal fliegen wir seitwärts an dieser Herde vorbei. Jeder zählt und schätzt still für sich. Michael ist auf 780 gekommen, ich auf 820. Immer wieder zählen sie die Herden, notieren die Zahlen und vergleichen. Nicht ganz einfach, wenn man nebenbei ein Flugzeug steuern und darauf achten muss, nicht gegen die Kraterwand zu fliegen und auf keinen Fall dieselbe Stelle zweimal zu überfliegen. Es wird Zeit, gezielt vorzugehen. Wir teilen die 250 Quadratkilometer Kraterbodenfläche schön parallel in Streifen auf. Dabei zählen wir keine 10.000 Gnus, wie die Wildhüter geschätzt hatten, sondern lediglich 5.360. Dazu 117 Alien-Antilopen, 1.170 Gazellen, 19 Nashörner, 46 Elefanten, 24 Hyänen, die meisten mögen wohl versteckt in ihren Löchern sitzen, und 60 Paviane. Wir werden das alles noch einmal zu vieren wiederholen. Wenn immer zwei Mann auf derselben Seite zählen, müsste das Ergebnis noch zuverlässiger sein. Als die Maschine endlich landet, lassen sich die Grzimeks, benommen von der Anstrengung, ins Gras fallen. Allmählich schwindet das Gefühl, als schwanke der Boden unter uns. Die Sonne scheint uns ins Gesicht und auf den bloßen Oberkörper. Wir sind glücklich. Es wird noch Schwierigkeiten geben. Wir müssen vieles besser machen. Aber es geht. Wir können die große Volkszählung auf diese Weise vornehmen. Jetzt können Vater und Sohn ihr großes Vorhaben in allen Einzelheiten planen. Oft beraten sie sich in ihrer Blechhütte am Fuß des Banagi-Hügels, dem Wohnort des Wildhüters des Nationalparks. Die Blechbaracke bietet keinen großen Komfort. Feldbetten mit Moskitonetzen stehen darin, Tische und Stühle. Ein Boden fehlt, stattdessen nur der rötliche Staubboden der Serengeti. Fließend Wasser? Fehlanzeige. Die Toilette ist ein Plumpsklo und steht abseits der Hütte. Es ist einsam um sie herum. Nur eine Handvoll Menschen lebt in der Umgebung. Ansonsten findet man nur Löwen und ein paar hunderttausend andere Tiere. Es ist schön, mitten in der Steppe ein Haus zu haben, wenn es auch nur aus Blech ist. Gehen wir in Europa unserer Arbeit nach und es will bei dem trüben Wetter nicht hell werden, oder haben wir die vielen Mitmenschen mal wieder richtig satt, dann denken wir manchmal im Stillen an die weiten, weichen Wellen der Serengeti und unsere zweite Heimat da unten. Die graue Blechhütte zwischen Löwen und Zebras. Doch noch jemand leistet ihnen Gesellschaft. Jokele, das Buschbaby, hält nichts von der ihm geschenkten Freiheit. Es bleibt bei den Männern in der Baracke und hält sie auf Trab. Es hat hier in unserer Hütte ein herrliches Reich. Überall kann das Buschbaby in Riesensätzen herumspringen. Wenn wir bei Tisch sitzen, springt es von Kopf zu Kopf, holt sich seinen Anteil von den Tellern und isst ihn auf meiner Schulter. Mittlerweile ist auch Hermann Gimbel in Banagi, ein Schulfreund Michael Jimmicks. Er hat ebenfalls den Pilotenschein gemacht, um die Jimmicks bei ihrem Unternehmen zu unterstützen. Zu ihnen stößt der junge Dokumentarfilmer Alan Root, denn die Arbeit der Tierexperten soll filmisch begleitet und dokumentiert werden. Alle Menschen in Deutschland sollen sehen, wie es um die Serengeti bestellt ist. Sollen sehen, welch wunderbares Leben in diesem Gebiet geschützt wird und weiterhin geschützt werden soll. Mitte Januar 1958 sind die ersten Tierzählungen aus der Luft erfolgreich durchgeführt worden. Die ersten Filmaufnahmen sind gelaufen und das Team kann die Aufgaben in der Serengeti alleine fortführen. Mit einem Linienflug und Jokele, dem Buschbaby, das nichts von der großen Freiheit hielt, wieder mit im Gepäck, geht es für die Jimmicks zurück nach Deutschland. Michael Jimmick will sein Zoologiestudium fortführen. Bernhard Jimmicks Urlaub ist ebenfalls vorüber. Er muss zurück an seinen Arbeitsplatz, zurück zum Frankfurter Zoo, den er in den vergangenen 13 Jahren wieder aufgebaut hat. Was 1945 einem trostlosen Trümmerfeld gleicht, ist 1958, kurz vor dem 100. Geburtstag des Zoologischen Gartens, nicht mehr wiederzuerkennen. All seine Energie und seine Geschäftstüchtigkeit hat Bernhard Jimmick eingesetzt, damit der Frankfurter Zoo in der Nachkriegszeit nicht doch noch geschlossen werden muss. Einfallsreich muss er sein, denn ohne Geld von der Stadt Frankfurt, wie soll man da einen Zoo führen? Futter muss gekauft werden, Gebäude müssen wieder errichtet, neue Tiere angeschafft werden. Das alles kostet viel Geld. Doch warum sollten Besucher in den Zoo kommen? Was kann man ihnen bieten, wenn man kaum Tiere hat? Bernhard Jimmick errichtet auf einem Teil des Zoogeländes eine große Kirmes mit Riesenrad, Schaukeln und einem Tanzzelt. Jahrelang mussten die Menschen auf solche Vergnügungen verzichten. Bereitwillig zahlen sie Eintritt. Sogar im tiefsten Winter kommen sie, um einem Eisballett zuzuschauen, das auf dem Weiher des Zoos kunstvoll seine Runden dreht. Hochseilartisten, Varieté-Künstler, ein Feuerwerk und schließlich sogar eine Achterbahn. Immer neue Höhepunkte wechseln sich ab und bringen Geld in die Kassen. Bereits im ersten halben Jahr nach der Wiedereröffnung des Zoos kommen mehr als 450.000 Besucher. Endlich können Zäune und Dächer gebaut werden. Endlich kann das Futter bezahlt werden. Und endlich kommen jetzt auch neue Tiere. Bernhard Jimmick zeigt seine Cleverness auch bei der Beschaffung der Tiere für den Zoo. Kaufen kann Jimmick die Tiere per Brief oder per Telefon. Aber sie nach Frankfurt zu bringen, ist nicht so einfach. In dieser Zeit ist es verboten, weiter als 10 Kilometer aus Frankfurt hinauszufahren. Unmöglich, in diesem Umkreis exotische Tiere zu finden. Jimmick lässt sich daher von der Militärregierung eine Sondergenehmigung ausstellen für einen Tiertransport nach Neustadt. Neustadt. Kein Amerikaner weiß, was Jimmick weiß. Es gibt weit über 20 Städte in Deutschland, die diesen Namen tragen. Der Tiertransporter kann sich damit praktisch in ganz Deutschland bewegen. Immer auf dem Weg nach Neustadt. Ein Eisbär aus Ulm, Zwei Löwen, gerettet aus einem Schlachthof in Passau, Zwergziegen, Watussi-Rinder, ein Dromedar, Wasserbüffel, Yaks, Vögel, Wickelbären. All diese Tiere werden per Eisenbahn oder mit dem Zoo-LKW transportiert. Für die Transporte mit dem LKW gibt es allerdings eine Auflage. Immer müssen auf dem Rückweg nach Frankfurt Lebensmittel für die hungernde Bevölkerung mitgebracht werden. So stehen auf der Ladefläche des LKWs die Transportkisten mit den Tieren neben Kartoffeln und Harzer Käse. Bernhard Schimek ist ein wahres Organisationstalent und mehr als das. Unmittelbar nach dem Krieg ist Schimek im Grunde auch einer der erfolgreichsten Frankfurter Unternehmer, nur dass die Gewinne dem Zoo zugutekommen. Eine unglaubliche Energie hat der Zoodirektor. Er baut das kleine Theater im Zoo, da die städtischen Bühnen noch nicht wieder öffnen können. Er erreicht, dass das Gelände des Zoos erweitert wird, organisiert Baumaterial für den Zoo, lässt große Schaukästen mit wechselnden Werbeplakaten aufstellen. Kummer bereitet der Mangel an Tierpflegern. Viele sind im Krieg gefallen oder noch nicht aus der Gefangenschaft zurück. So müssen Hildegard und Bernhard Schimek immer wieder kranke Tiere zur Pflege in die eigene Wohnung bringen. Der erste Pflegling war ein 3 Tage altes Pavian-Baby, Sandchen, das von seinem Vater stark misshandelt worden war. Es gewöhnte sich daran, auf dem Rücken unserer langhaarigen Dackelhündin Niki zu reiten, so wie das sonst Pavian-Kinder auf dem Rücken ihrer Mütter tun. Die folgenden Jahre im Frankfurter Zoo werden für Bernhard Schimek anstrengend, arbeitsreich und gleichzeitig erfolgreich. Schon 1947 locken die Angebote auf dem Gelände 2,4 Millionen Besucher in den Zoo. Nach und nach kann auf immer mehr Rummelplatzattraktionen verzichtet werden. 1949 verschwindet als letztes die Achterbahn. Alles könnte nun gut sein, doch eine schreckliche Serie von Tiervergiftungen, die nie ganz aufgeklärt wird, erschüttert alle Tierfreunde. Alle Sicherheitsmaßnahmen sind umsonst. 49 Tiere werden brutal vergiftet und sterben einen qualvollen Tod. Schließlich wird ein Angestellter des Zoos verhaftet. Bei ihm hat man das Gift gefunden, mit dem die Tiere getötet wurden. Der Mann wird allerdings mangels Beweisen wieder freigesprochen. Schimek ist sich sicher, sie haben den Mörder der Tiere freigelassen. Dennoch, das Wichtigste, die Vergiftungen hören auf. Die Tiere im Zoo sind nun sicher und Bernhard Schimek kann sich erneut in seine Arbeit stürzen. Ihm wird klar, dass er jetzt zeitlebens Zoodirektor bleiben wird. Er liebt seinen Frankfurter Zoo, trotzdem will er ihn verändern. Die getöteten Tiere wurden durch vergiftetes Futter ums Leben gebracht. Es ist völlig üblich in allen deutschen Zoos, dass Zoobesucher die Tiere mit mitgebrachten Essensresten, Brot und Zucker durch das Gitter hindurch füttern. Wildtiere brauchen jedoch eine wohlüberlegte Zusammenstellung von Futterstoffen. Bernhard Schimek will seine Tiere nicht weiter der Gefahr einer Erkrankung aussetzen. Mir kam unser Zoo immer vor wie ein Diätkrankenhaus, in das jeder von der Straße aus hineingehen und die Bettlägerigen mit Schokolade und Leckerbissen versorgen kann. Schimek greift hart durch und verbietet das Füttern der Tiere durch Besucher. Er stellt Schilder auf mit dem Hinweis: Füttern 25 D-Mark und Gartenverweis. Ein Aufschrei geht durch die Bevölkerung. Jetzt macht der Zoobesuch nur halb so viel Spaß. Das Verbot wird immer wieder hintergangen, bis Schimek Handzettel drucken lässt. Sie wurden soeben beim Füttern beobachtet. Diese Handzettel werden den betreffenden Besuchern unauffällig in die Hand gedrückt. Darauf ist genau erklärt, warum das Füttern verboten ist und welche schweren Schäden den Wildtieren durch die unnatürliche Nahrung drohen. Aufklärung statt Drohung. Diese Methode wirkt. Der Zoo hat seine Fehde gewonnen und viele andere Zoos folgen seinem Beispiel. Doch die Veränderungen im Frankfurter Zoo sollen noch viel weiter gehen. Nicht umsonst hat Bernhard Schimek bereits in frühen Jahren Verhaltensforschung betrieben. Wenn man sich einmal etwas Zeit nimmt und über diesen Beruf nachdenkt, dann kann man sich leicht als Gefängnisdirektor vorkommen. Doch für alle geplanten Veränderungen braucht man Geld. Viel mehr, als man mit Eintrittskarten erwirtschaften kann. Als Jimek verboten wird, einen Losverkauf zugunsten des Zoos zu starten, muss er eine andere Möglichkeit finden, dem Zoo Unterstützung zu sichern. Er schreibt an einflussreiche Bürger der Stadt Frankfurt und bittet sie um die Gründung einer Gesellschaft der Freunde des Zoologischen Gartens. Diese Gesellschaft wird 1951 gegründet und unterstützt Jimek zunächst bei allen städtischen Anliegen. 1958 wird sie umbenannt in die Zoologische Gesellschaft Frankfurt am Main. Die Gesellschaft gewinnt im Laufe der Zeit immer mehr Mitglieder, kann Spendengelder annehmen und sie dem Zoo zur Verfügung stellen. Jimek beginnt mit weiteren Veränderungen. Er vergrößert die Gehege, verringert aber auch die Anzahl der Tierarten, die hier zu sehen sind. Weiträumiger wird nun das Gelände. Das natürliche Zusammenleben der Wildtiere, deren Rangordnung und Fortpflanzung, kurzum, ihr gesamtes Verhalten kann nun von den Zoobesuchern besser beobachtet werden. Wenn man Tausende von Tieren gefangen hält, zerbricht man sich oft den Kopf darüber, wie man ihnen diese Freiheit am besten ersetzt. Aber wie leben diese Tiere in Freiheit? Dazu muss man erst einmal ihre Heimat beobachten. Die früheren Zoodirektoren waren niemals nach Afrika oder in andere Überseeländer gekommen. Immer mehr und mehr drängte es mich, die Brüder meiner Zooinsassen in Freiheit zu sehen. Deshalb freute ich mich sehr, als ein Bewohner der französischen Kolonie Elfenbeinküste, ein deutscher Auswanderer, mich einlud, ihn dort zu besuchen. Aber Bernhard Jimek muss noch sehr lange warten, bis die französische Regierung endlich das Einreisevisum schickt. Außer Rand und Band vor Freude eilt er nach Hause. Als er in der Wohnung erschien, stand ich im Flur an der Küchentür. Katrin saß unmittelbar vor mir. Katrin war das gutmütigste und liebevollste Menschenaffenkind, das ich je aufgezogen habe. Wie der Frühling persönlich kam mein Mann hereingetanzt, rief mir die gute Nachricht zu, hob mich hoch und drückte mich fest an sich. In diesem Moment hatte ich einen fürchterlichen Schrei und mein Mann gleich darauf auch. Vor lauter Freude, dass er nun endlich nach Afrika durfte, hatte er zu kräftig zugepackt. Ich hatte eine Rippe gebrochen, die zweite angebrochen und mein Mann von Katrins Biss ein tiefes Loch im Bein. Mein Schrei hatte Katrin glauben lassen, ich sei in Gefahr und sie müsse mich schützen und verteidigen. Die Rippen und das Loch im Bein heilen bald wieder zusammen und so fliegt Bernhard Jimek 1951 zum ersten Mal nach Afrika. Auf den Kontinent, der ihn bis zum Ende seines Lebens nicht mehr loslassen wird. Es wird die erste von vielen Reisen auf den schwarzen Kontinent, die der Tierforscher unternimmt. Schon bei diesem ersten Abenteuer ist sein Sohn Michael dabei. Er war schon als Kind ein Tiernarr wie sein Vater und hat sich jetzt mit 16 Jahren bereits zu einem hervorragenden Fotografen entwickelt. Auch die ersten Versuche mit der Filmkamera hat er schon hinter sich. In Afrika soll er die Tiere und Natur in Bild und Film festhalten. Afrika fesselt Bernhard Jimek. In den 50er Jahren fliegt er immer wieder dorthin, wo die wilden Tiere seines Zoos ihr ursprüngliches Zuhause haben. Immer mehr verliert er sein Herz an diesem Kontinent. Immer länger werden seine Aufenthalte. Jimek ist Beamter. Diese Reisen kann er nur machen, weil er sich freie Tage durch viele Sonntagsdienste erarbeitet hat und weil hervorragende Mitarbeiter, unter anderem sein Vertreter Dr. Faust, ihn den Rücken frei halten. Auch schriftstellerisch wird Jimek wieder tätig. 1954 erscheint sein Buch »Kein Platz für wilde Tiere«. Es wird so erfolgreich, dass Michael Jimek seinem Vater vorschlägt, es zu verfilmen. Sie wagen das Experiment und fliegen für die Filmaufnahmen nach Afrika. Viel Geld haben sie sich geliehen, um 3 Monate in Afrika zu verbringen. Sie leben äußerst sparsam, geben das Geld für das teure Filmmaterial aus. Wunderbare Bilder filmen sie, von seltenen Tieren, vom Kilimandscharo und zum ersten Mal von der Serengeti, dem Landstrich, der sie später nicht mehr loslassen wird. Sie haben den Traum, Millionen von Menschen die Schönheit des Kontinents und seiner Tierwelt zu zeigen. Doch kann ihr Traum wahr werden? Werden sich die Menschen für ihren Film interessieren? Zurück in Deutschland muss das Material entwickelt, geschnitten und bearbeitet werden. Doch zunächst hat niemand Interesse, diese Dokumentation fertig zu produzieren, bis endlich eine Filmfirma in Hamburg zu dem Entschluss kommt, das Abenteuer zu wagen und einen abendfüllenden Kinofilm zu erstellen. Endlich. Mit Hochdruck wird an dem Film gearbeitet. Er soll noch auf den Filmfestspielen in Berlin 1956 gezeigt werden. Kein Platz für wilde Tiere wird ein Riesenerfolg. Zwei goldene Bären und der Bundesfilmpreis sind Lohn für den Mut und die Anstrengung. Der Film wird ein Kassenschlager. Millionen Menschen in über 60 Ländern sehen diesen Abenteuerfilm, der sich eindrucksvoll für den Erhalt der Tierparadiese Afrikas einsetzt. Und nun wird das Fernsehen auf Bernhard Grzimek aufmerksam. Der Hessische Rundfunk will einen Film drehen über die Aufzucht von Gorilla-Babys in der Wohnung des Zoodirektors. Der kleine Beitrag kommt bei den Zuschauern so gut an, dass der Sender beschließt, eine Serie daraus zu machen. Ein Platz für Tiere heißt die Reihe. Sie wird zur ersten großen Fernsehserie überhaupt. Einmal im Monat erscheint nun Bernhard Grzimek auf dem Bildschirm. 70% aller Fernsehzuschauer schalten sich ein, wenn er sie im Studio begrüßt mit den immer gleichen Worten: Guten Abend, meine lieben Freunde. Vollgestopft bis zum Rand ist der Arbeitstag des Bernhard Grzimek. Und das, obwohl, etwas unerwartet, die Familie Zuwachs erhält. Bernhard und Hildegard Grzimek adoptieren den 4-jährigen Thomas, ein Besatzungskind. Hildegard Grzimek nimmt sich liebevoll des Heimkinds an, während Bernhard Grzimek sich in die Arbeit stürzt. Unermüdlich und konzentriert arbeitet er für den Zoo, den er nicht mehr als Gefängnis für Tiere ansieht, sondern immer mehr als Arche für die bedrängte Tierwelt. In einer Zeit, der Zeit nach dem Krieg, in der die meisten Menschen sich um den Aufbau eines luxuriösen Lebens bemühen, sorgt sich Bernhard Grzimek um die Tiere. Die stetig wachsende Anzahl von Menschen sieht er als Bedrohung für die Tierwelt, deren Lebensraum immer stärker eingeschränkt wird. Deshalb fliegt er am 11. Dezember 1957 nach Tanganyika in die Serengeti, 4000 Kilometer weit, um dort die Wanderwege der Tierherden zu beobachten, die Tiere zu zählen und zu klären, ob die Grenzen des 1951 eingerichteten Serengeti-Parks verändert werden können, ohne den Zug der Tiere zu beeinflussen. Er will verhindern, dass eines der berühmtesten Tierparadiese der Erde vernichtet wird. Nachdem die ersten Zählungen erfolgreich verlaufen sind und mit dem Filmteam die Drehs besprochen werden, die während ihrer Abwesenheit entstehen sollen, kommen Vater und Sohn im Februar 1958 zurück aus der Serengeti. Im Frankfurter Zoo steht die 100-Jahr-Feier bevor. Pünktlich zum Fest macht ein Orang-Utan-Paar Grzimek das schönste Geschenk. Das Baby Quai wird geboren. Der erste Orang-Utan-Nachwuchs, der in einem deutschen Zoo geboren wird. Das beweist auch, wie gelungen der Umbau des Zoos war. Doch Bernhard Grzimek hat keine Ruhe, seinen Erfolg zu genießen. Sein Sohn Michael ist schon wieder in der Serengeti und verrichtet die Hauptarbeit des Zählens der Tiere mit der D-Ente. Einsatz um Einsatz fliegt das Zebra-Flugzeug, bis es zu einem Unfall kommt. Bei einer Landung bleibt das Fluggestell in einem Warzenschweinloch hängen und wird beschädigt. Michael schlittert mit der D-Ente über die Landepiste. Unverletzt entsteigt er dem Flugzeug. Bernhard Grzimek will endlich wieder in die Serengeti. Anfang September, direkt nach dem großen Fest, kann er wieder sein Team unterstützen. Erneut kommt es im Gorongoro-Krater zu einem Unfall. Beim Filmen aus dem Flugzeug fliegt dieses zu tief und streift ein Hindernis. Ein Fahrgestell reißt ab und macht jede Landung unmöglich. Michael Grzimek und sein Team entschließen sich zu einer Notlandung in Nairobi in Kenia. Die Landung glückt, Sie drehen sich ein-, zweimal, aber entsteigen unverletzt der Maschine. Währenddessen ahnt Bernard Jimek nichts von dem Unfall. Er liegt schlafend unter einem Baum im Gorongoro-Krater. Als er erwacht und es dunkel wird, weiß er, dass etwas passiert sein muss. So wandert er los, um in der Wildnis einen sicheren Schlafplatz zu finden, und verbringt die Nacht mit den Maasai, Eingeborenen, die ihre Herde hier im Krater weiden. Sie können sich nicht verständigen, doch am nächsten Morgen bringt ein Maasai mit Eseln Jimek und dessen Gepäck zum Kraterrand, wo sie auf einen bereits ausgesandten Suchtrupp stoßen. Vater und Sohn sind wohlauf, fliegen aber erst einmal nach Deutschland zurück, denn bis die D-Ente repariert ist, können sie nicht arbeiten. Am 23. Dezember 1958 wollen sie ein letztes Mal aufbrechen, um ihre Beobachtungen abzuschließen und die Filmaufnahmen zu beenden. Michael Jimek hat gerade erfahren, dass er zum zweiten Mal Vater wird. Bereits 1955 hat er geheiratet. 1956 bringt seine Frau Erika den ersten Sohn Stefan zur Welt. Und nun wird er wieder Vater. Voller Freude über diese Nachricht machen sich die Jimeks auf den Weg nach Tanganyika in Afrika. Nach den letzten Beobachtungen der Herden steht für sie fest, dass eine Verkleinerung des Nationalparks verheerende Folgen für die Tierwelt hätte. Denn wir haben festgestellt, dass die Massen der Gnus, Zebras und Gazellen in der Regenzeit weit hinaus über die neuen Grenzen des Parks ziehen. Geschaffen worden ist der Serengeti-Nationalpark aber ursprünglich, damit die letzten großen wandernden Steppenherden, die es noch in Afrika gibt, das ganze Jahr hindurch innerhalb seiner Grenzen ihr Auskommen findet. Die eigentliche Arbeit in der Serengeti ist damit getan. Den Rest der Zeit ihres Aufenthaltes wollen sie mit weiteren Filmaufnahmen verbringen. Sie fliegen zur Olduvai-Schlucht, zum Gipfel des Kilimanjaro, zum Lengai, zum Natronsee und den Salai-Ebenen und drehen Bilder einer unvergesslichen Natur. Die Nächte verbringen sie oft mitten in der Wildnis. In diesen Augenblicken ist Bernard Jimek glücklich. Ich weiß, was für ein Glück es ist, mit dem eigenen Sohn diese Arbeit hier zu tun. Ich möchte jetzt seine nachtkühl gewordene Hand nehmen, auf mein Knie legen und meine darüber. Doch er könnte vielleicht aufwachen und sich darüber wundern. Hände streicheln nur Mütter, keine Väter. Jeden Tag drehen sie unvergleichliche Bilder. Von rosa-weißen Flamingos im Anflug, einer Löwenfamilie bei einer Mahlzeit, der Jagd eines Hyänenrudels. Doch leider sehen Vater und Sohn auch Szenen, die sie lieber nicht sehen würden. Wilderer streifen durch das Gebiet. Nicht am Fleisch der Wildtiere sind sie interessiert. Sie wollen an die Felle, die Hörner und an das Elfenbein. Die Jimeks beschließen, die Wildhüter in ihrem Kampf gegen die Wilderer zu unterstützen. Mit dem Jeep machen sie Jagd auf die skrupellosen Tierfänger. Bald schon entdecken sie die ersten, mit Dornengestrüpp gut getarnten Wildererzäune. Sie weisen schmale Öffnungen auf, die wie ein Durchgang aussehen. Doch dahinter entdecken sie todbringende Schlingen. Wir binden die Mordfalle ab und werfen sie auf den Wagen. Der Zaun, die ganze Gegend ist übersät mit Schlingen. Ein junges Zebra hat sich in einer gefangen. Aber es lebt noch. Mit den Hinterbeinen ist es schon zusammengebrochen, doch es versucht immer wieder, sich vorn hochzustemmen. Die Augen glotzen weit aus den Höhlen heraus. Sie sind rot unterlaufen. Die blaue Zunge hängt seitwärts aus dem Mund. Der Draht hat sich tief in die Kehle eingeschnitten, sodass der Hals dick geschwollen und verquollen ist. Es vermag nicht aufzustehen. Wir können in Ruhe den Würgedraht lockern und über den Kopf heben. Es dauert ganze 12 Minuten, bis das Tier endlich auf die Beine kommt. Nein, man soll kein Zebra bemitleiden, das von Löwen und Hyänenhunden getötet wird. Sie sind nicht grausam. Bernhard Jimmick ist entsetzt über die grausamen Tötungen für Trophäen. Trophäen, die zum großen Teil von Menschen aus Europa und Amerika gekauft werden. Es muss gelingen, diese Menschen zu überzeugen, dass die Tiere in der lebendigen Natur wertvoller sind als zu Einzelteilen verarbeitet im Wohnzimmer von eleganten Häusern. Die Serengeti mit ihrem einmaligen Tierbestand darf nicht sterben. Bernhard und Michael Jimmick wollen alles ihnen Mögliche tun, um dieses Ziel zu erreichen. Die Bilder ihres Filmes werden die Menschen von der Schönheit der afrikanischen Wildnis überzeugen. Da sind sie sich sicher. Am Morgen des 10. Januar 1959 macht sich Michael Jimmick allein mit der D-Ente auf, um weitere interessante Motive für den nächsten Drehtag zu erkundschaften. Es wird spät werden. Er wird deshalb bei den Wildhütern in Banagi übernachten. Bernhard Jimmick bleibt zurück in der Schutzhütte des Ngorongoro-Kraters. Er hat genug zu tun mit seinen Aufzeichnungen. Am nächsten Morgen reicht ihm ein schwarzer Junge einen Zettel durchs Fenster. Der Wildhüter aus Banagi hat die Nachricht verfasst. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Michael mit dem Flugzeug abgestürzt und tot ist. Er liegt hier oben in meinem Haus. Michael Jimmick war am Vorabend gegen 17 Uhr nach einem Zusammenstoß mit einem Gänsegeier mit der D-Ente abgestürzt und war sofort tot. Der Absturz wurde zufällig beobachtet und der Leichnam zum Haus des Wildhüters gebracht. Die Freunde sind fassungslos. Bernhard Jimmick ist ein gebrochener Mann. Noch am gleichen Tag, an dem Jimmick vom Tod seines Sohnes erfährt, der ihm auch Freund und engster Vertrauter war, muss er ihn begraben. Michael Jimmick findet seine letzte Ruhestätte am Rand des Ngorongoro-Kraters. Dort, wo Vater und Sohn zum ersten Mal ergriffen auf dieses Weltwunder herabblickten. Später wird hier eine Steinpyramide errichtet mit einer Tafel, die die Inschrift trägt: He gave all he possessed, including his life, for the wild animals of Africa. Er gab alles, was er besaß, sogar sein Leben für die wilden Tiere Afrikas. Zu Hause in Frankfurt erfährt die Familie vom Tod Michaels durch ein Telegramm, dass Michaels Frau Erika während der Geburtstagsfeier ihrer Schwiegermutter, Hildegard Jimmick, erhält. Unfassbar ist der Schmerz für die werdende Mutter. Auch Hildegard Jimmick ist vom Tod ihres Sohnes bis ins Mark erschüttert. Sie beschließt, nie mehr ihren Geburtstag zu feiern. Zurück in Deutschland stürzt sich Bernhard Jimmick nach den Trauerfeierlichkeiten in die Arbeit. Er will das gemeinsame Projekt, den Film über die Serengeti, nun allein fertigstellen. Die viele Arbeit hilft ihm, mit dem Schmerz klarzukommen. Unterstützt wird er dabei von Erika Jimmick, die mit ihrem Ehemann Michael in dessen Agentur Okapia eng zusammengearbeitet hat. Okapia ist auch für die Produktion des Serengeti-Films verantwortlich. Erika Jimmick kennt das gesamte Film- und Fotomaterial, hat während der Abwesenheit ihres Mannes zahlreiche Verhandlungen über den Film geführt. Sie muss nun ihren Mann ersetzen. Auch wenn es schwer fällt, sie müssen diesen Film fertigstellen. Michael Jimmick hat viel Geld aufgenommen, um den Film drehen zu können. Die kleine Familie ist damit hoch verschuldet. Der Film muss erscheinen. Die Zeit drängt. Bereits Ende Mai 1959 soll der Film »Serengeti darf nicht sterben« der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden vorgeführt werden. Hier erhofft sich Jimmick die Auszeichnung wertvoll oder besonders wertvoll. Ohne eine dieser Auszeichnungen besteht kaum eine Chance, den Film in die Kinos zu bringen. Ende Juni finden die wichtigen Filmfestspiele in Berlin statt. Hier soll der Film erstmals gezeigt werden. Am 15. Juni 1959 kommt die Antwort aus Wiesbaden. Ja, man sei bereit, das Prädikat wertvoll zu vergeben, wenn zwei Sätze aus dem Film gestrichen werden. Sie würden den Tatbestand der unerlaubten Gleichsetzung erfüllen. Es geht um den Satz: Löwen töten ihre eigenen Artgenossen nicht. Daher wäre es besser um die Welt bestellt, wenn sich die Menschen untereinander wie Löwen benähmen. Und um die Aussage: Diese letzten Reste des afrikanischen Tierlebens sind ein kultureller Gemeinbesitz der ganzen Menschheit. genau wie unsere Kathedralen, wie die antiken Bauten, wie die Akropolis, der Petersdom und der Louvre in Paris. Jim Mack ist über die Anmerkungen der Filmbewertungsstelle empört. Er weigert sich, die zwei Sätze zu entfernen, schreibt ellenlange Briefe, beschwert sich, dass das Gremium, das die Entscheidung gefällt hat, verdeckt arbeitet. Niemand weiß, wer die Zensur beschlossen hat. Er bleibt stur. Gerade diese zwei Sätze spiegeln Jim Macks innerste Überzeugung wider. Die Hersteller des Filmes sehen es als sittliche und kulturelle Verpflichtung an, sich ebenso für den Schutz der letzten und großartigen Reste afrikanischer Natur einzusetzen, wie für die Erhaltung europäischer Kulturbauten. Dieser Satz stellt überhaupt den Sinn und die Arbeit dieses Filmes dar. Auf den Berliner Filmfestspielen läuft der für die Jim Mack so wichtige Film nur im Rahmenprogramm. Erst 3 Wochen später hat Bernhard Jim Mack gesiegt. Serengeti darf nicht sterben, erhält das Prädikat wertvoll, ohne dass die zwei Sätze herausgeschnitten werden müssen. Jetzt findet der Film den Weg in die Kinos und Jim Mack eilt von einer Erstaufführung zur anderen, um die Eröffnungsansprachen zu halten. Anfang 1960 dann die Überraschung. Der Serengeti-Film wird für die Academy Awards vorgeschlagen, für den Oscar. Eine Sensation. Im April 1960 fliegt Bernhard Jim Mack nach Hollywood und kommt zurück als erster Deutscher, der einen Oscar gewinnt. Er nimmt diesen Oscar stellvertretend an für seinen Sohn Michael. Es ist Michaels Film. Der Film tritt nun seinen Siegeszug an. In über 60 Ländern wird er gezeigt, in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Eines Tages wird Jim Mack zur Uraufführung seines Serengeti-Films in Tanganyika nach Dar es Salaam gebeten. Dort trifft er zum ersten Mal auf einen Politiker, mit dem er sich in den folgenden 27 Jahren immer wieder zusammensetzen wird. Julius Nyerere ist künftiger Ministerpräsident von Tanganyika, das 1961 seine Unabhängigkeit vom britischen Königreich erhalten wird. Diplomatisch geht Bernhard Jim Mack bei diesem ersten Gespräch nicht vor. Er weiß, dass die Unabhängigkeit Tanganyikas kurz bevorsteht und fürchtet um die Erhaltung der Nationalparks. Unverblümt spricht Jim Mack über seine Angst, dass der Serengeti-Nationalpark aufgegeben werden könnte, und eröffnet Nyerere, dass dieser Nationalpark künftig ein Touristenmagnet werden könnte. Er prophezeit dem Politiker, dass in naher Zukunft Menschen nach Afrika kommen werden, nur um den Reichtum der Tierwelt Afrikas zu bestaunen. Und dass man damit Geld verdienen kann. Es ist die Vision des Bernhard Jim Mack, der etwas voraussieht und gleichzeitig anstößt, was sich bisher niemand vorstellen kann. Reisen, die nur ein Ziel haben: die Beobachtung der Natur- und Tierwelt. Das hat bisher kein einziger Reiseveranstalter im Programm. Jim Mack sieht hier eine Chance für die Rettung seines Traums. Heute hat die Natur für die Menschen, die in Betonschluchten leben, Seltenheitswert bekommen. Nunmehr geben Millionen Menschen Millionen aus, um die Alpen zu sehen. Einst für ihre Vorfahren eine unwirtliche Wildnis. Man war früher froh, wenn man sie überquert hatte und die sonnigen Städte und prächtigen Bauten Italiens sah. Nyerere stimmt den Überlegungen Jim Macks zu. Doch Bernhard Jim Mack hat schon zu oft mit Politikern verhandelt. Sie versprechen viel und halten wenig. Umso überraschter ist er, als Nyerere bereits 4 Wochen später in einem Interview bekannt gibt, dass er sich vorstellen könne, dass eines Tages Menschen ihren Urlaub damit verbringen, sich Krokodile anzusehen, und dass er deshalb die wilden Tiere seines Landes schützen wolle. Diese politische Aussage ist Freude und Ansporn zugleich für Bernhard Jim Mack. Er will den Serengeti-Nationalpark weiter unterstützen. Das gelingt ihm auch mit Hilfe der Zoologischen Gesellschaft, die mittlerweile viele Spendengelder zusammengetragen hat. Für Werbung wird kein Spendengroschen geopfert. Werbung macht Jim Mack selbst. Bernhard Jim Macks Bekanntheit in Deutschland steigt immer weiter. Seine Fernsehauftritte in der Sendereihe »Ein Platz für Tiere« kennt fast jedes Kind. Bis zu 40 Millionen Menschen sitzen vor dem Fernseher und schauen einer Sendung zu, die eine ganz einfache Machart hat. Bernhard Jim Mack moderiert an einem Tisch, immer ein anderes Tier auf seinem Schoß, und plaudert gemütlich und scheinbar ohne genaues Konzept über seine Tierbeobachtungen. Sein Enkel Christian, der geboren wurde, nachdem sein Vater Michael starb, erinnert sich, wie es war, wenn der Großvater zur Arbeit ins Fernsehstudio ging. Das war immer, sagen wir mal, ein großes Ereignis. Denn muss ich vorstellen, mein Großvater ging, wenn die Fernsehsendungen dann ausgestrahlt wurden, war er gar nicht zu Hause anwesend. Sondern es waren ja damals alles noch Live-Sendungen. Und so ging er dann meistens um 5 Uhr aus dem Haus, wurde dann die Sendung dort beim Rundfunk dann vorbereitet. Und dann kam er abends dann, weil die Sendung lief von 7:45 bis um 9. Und dann erschien er meistens abends um 10 dann wieder. Und dann wurde dann gefragt, wie habt ihr es denn gefunden? Dann haben wir hier mal ein sehr schönes Buffet oder was gemacht. Und das wurde dann natürlich auch irgendwo immer auch ein bisschen zelebriert bzw. gefeiert. Die Fernsehsendungen leben vom Charme des plaudernden Bernhard Jimmick. Doch was wie zufällig aussieht, ist sehr wohl geplant und durchdacht. Jimmick weiß, dass er nur in dieser gemütlichen Atmosphäre auch Dinge sagen kann, die unbequem sind und den Zuschauer herausfordern. Wenn man seine Fernsehsendungen anschaut, er hat immer gesagt, man muss immer eine gute Unterhaltung machen. Denn wenn ich eine Dreiviertelstunde darüber berichte, was mir auf dem Herzen liegt, was geändert werden müsste. Wenn ich das nur eine Dreiviertelstunde grausige Bilder zeigen würde, dann würden die Leute abschalten. Also hat er sich dazu entschieden, eben sehr schöne Sendungen zu machen, die die breite Masse ansprechen. Er hat aber nie versäumt, irgendwo 2-3 Minuten auf einen Politiker den zu attackieren, ja, für irgendein Projekt oder was ihm wichtig erschien. Ja, und das war ein Teil seines Erfolgs, kann man sagen. So zeigt Jimmick auch Bilder vom Abschlachten der Babyrobben in Kanada. Um an die White Coats, die weißen Felle für Modepelze, zu kommen, wird den Babyrobben das Fell bei lebendigem Leib abgezogen. Gegen diese Tierquälerei kämpft Jimmick jahrelang an und gewinnt schließlich. Auch den Handel mit Elfenbein sowie mit Tierfällen bedrohter Tierarten und die Käfig- und Massentierhaltung prangert der Tierschützer an. Mit seinem Enkel Christian dreht er illegal die Zustände in einer Hühnerlegebatterie und sagt deutlich, dass an diesen Zuständen auch der Zuschauer mit Schuld ist, der ein billiges Frühstücksei wünscht. Jimmick prägt den Begriff der KZ-Hühner. Er mutet dem Zuschauer auch unschöne Bilder zu und wird trotzdem geliebt. In seiner Zeit war er schon sehr mutig, aber hat es auch vorangekündigt. Wenn er damals zum Beispiel das Robbenschlachten zeigte in Kanada oder wenn er zeigt, wie ein Gnu von einem Löwenrudel zerrissen wird, dann hat er es mal vorher angekündigt. Und zwar so ungefähr mit den Sätzen, nur meine Damen und Herren, zeige ich einen Filmausschnitt, der vielleicht für finnische Gemüter nicht so zu empfehlen ist. Dann gehen Sie doch bitte in der Zeit in die Küche und holen sich was zu trinken oder Sie machen, schalten das Bild so lange dunkel und ich sage Ihnen dann wieder, wenn Sie es wieder hell machen können. Geschickt wechselt Jimmick nach einem ernsten Thema zum plaudernden Gespräch über die Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt und bittet um Spenden für seine zahlreichen Projekte. Die Zuschauer nehmen ihm die Kritik nicht übel, ganz im Gegenteil. Immer mehr Spendengelder gehen an die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Immer größere Forschungs- und Naturschutzprojekte können finanziert werden. Nur eines ärgert Bernhard Jimmick. Bisher konnte kein Reiseveranstalter überzeugt werden, eine Reise zum Serengeti-Nationalpark anzubieten. Jimmick ahnt, dass der Nationalpark, der ihm so am Herzen liegt, über kurz oder lang verschwinden wird, wenn er nicht bald Geld in die Staatskasse bringt. Irgendwann hat Bernhard Jimmick die Nase voll und verkündet einfach in einer seiner Sendungen, dass es jetzt möglich ist, für 2000 D-Mark eine Pauschalreise nach Ostafrika zu buchen. Ein absoluter Bluff. Aber sein Plan geht auf. Die Zuschauer laufen Sturm bei den Reiseveranstaltern und schon kurze Zeit später fliegen die ersten Reisegruppen gen Afrika. Endlich zahlen sich die Naturparks aus. Bei allen Anstrengungen um die Nationalparks Afrikas ist die Erkenntnis bitter, dass es einen solchen Park in Deutschland nicht gibt. Jimmick drängt darauf, im größten ursprünglichen Waldgebiet Mitteleuropas, im Bayerischen Wald, einen Nationalpark zu errichten. Wieder nutzt er einen Fernsehauftritt und bittet darum, Geld für 300 Braunbären zu spenden, die er dort aussetzen will. Lange muss Jimmick für sein Serengeti in Deutschland kämpfen. Die Worte Umweltschutz, Ökologie und Naturschutz gibt es nicht im allgemeinen Sprachgebrauch. Jimmick ist seinerzeit weit voraus. Er ist der Motor der Naturbewegung, drängt immer weiter, bis endlich 1970 der erste deutsche Nationalpark entsteht, mehr als 100 Jahre nach dem ersten amerikanischen Nationalpark und mehr als 20 Jahre nach Gründung des Serengeti-Parks. Doch zufrieden ist Bernhard Jimmick nicht. Bären kann er dort nicht aussetzen und das Gebiet des Nationalparks wird weiter von Menschen beeinflusst, denn die Jagd wird hier, anders als in einem echten Nationalpark, nicht verboten. Trotzdem ist es ein erster Schritt. Dennoch kämpft Jimmick an dieser Stelle nicht weiter. Weil er eben wusste auch, man darf es nicht übertreiben, denn das war einer seiner Grundsätze. Er sagte, ich kann viel fordern, aber ich muss immer daran denken, dass ob meine Forderungen, meine Wünsche, also in Sachen Naturschutz, in Sachen Artenschutz, ob die auch durchsetzbar sind. Denn wenn ich es übertreibe, werde ich nur noch für einen Spinner gehalten. Und da hat er eigentlich immer mit Maßen agiert. Und das war mit Sicherheit auch ein Teil seines Erfolges. Jedes Jahr reist Bernhard Jimmick in sein geliebtes Afrika, baut Wildhüterschulen auf, spricht mit Politikern, nimmt die dortigen Projekte der ZGF, der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, in Augenschein und beobachtet Wildtiere. Sein Enkel Christian darf ihn mit 12 Jahren zum ersten Mal begleiten. Das war dann eben gleich eine Reise nach Afrika, nach Ostafrika, wo ich dann 3 Monate von der Schule beurlaubt war. Das war natürlich für mich sehr schön. Und das fand dann eigentlich bis zu meinem Abitur und auch späterhin so statt, dass wir jedes Jahr für 3 Monate dann dort waren, zwischen Mitte Dezember bis Mitte März. Und das war natürlich eine ganz tolle Zeit, denn er war auch der Meinung, auf diesen Reisen lernt er mehr als in der Schule. Und ich habe natürlich immer so die Lehrer vorher gefragt, was denn dann gearbeitet wird dort, also während der Zeit. Die haben mir also riesige Aufgaben gestellt, was ich also alles lernen musste und bis zu welcher Seite. Und ich habe mir das natürlich auch alles gefristet angeguckt und habe das auch dort in Afrika dann abgearbeitet. Und wenn ich wiederkam, stellte ich jedes Jahr fest, sie hat nur die Hälfte geschafft, sodass dann der Rest des Unterrichts für mich eigentlich immer relativ langweilig war. Alles andere als langweilig sind dagegen die Reisen mit seinem Großvater. Kein Wunder, wenn man Menschen wie Diane Fossey kennenlernt, die Frau, die als Forscherin das Verhalten der Gorilla studiert und deren Wirken später durch den Kinofilm Gorillas im Nebel weltweit bekannt wird. Ja, also Diane Fossey war eigentlich so mit einer der beeindruckendsten Begegnungen, die wir eigentlich hatten. Wir sind also stundenlang dorthin gefahren und dann begegnete sie uns und begrüßte uns und sie war natürlich, sie kam ja aus dem Busch und sie war sehr einfach gekleidet und lud uns zum Abendessen ein. Und da waren wir in dieser berühmten Hütte, die man ja auch im Film sieht. Und sie war aber scheinbar irgendwie nicht so ganz vorbereitet gewesen auf die ganze Sache. Denn gut, auf der einen Seite hat sie sich umgezogen und wir hatten im ersten Moment gar nicht mitbekommen, dass es da ein Fossi ist. Weil sie hatte dann war ganz anders gekleidet, hatte auf einmal eine Perücke an und war etwas auch zurechtgemacht. Und das war ein sehr interessanter Abend einerseits, aber natürlich, da sie wohl nicht so ganz vorbereitet war, hatte sie dann ein Steak bereitet, das außen etwas schwarz war und innen noch leicht gefroren. Und das war natürlich etwas schwierig zu essen, aber da man natürlich Gast war, hat man nichts darüber gesagt, sondern man hat dann eben ein bisschen gewartet, ein bisschen langsamer gegessen, ein bisschen länger gekaut und es ging dann auch. Doch auch in Deutschland tun sich interessante Dinge. Bernhard Jimmick bekommt 1970 von Bundeskanzler Willy Brandt das Angebot, Beauftragter der Bundesregierung für den Naturschutz zu werden. Lange überlegt Jimmick, dann stimmt er zu. Seine Bedingung? Er macht es ehrenamtlich, will sich unabhängig zeigen gegen jedwede Parteinahme. Jimmick glaubt, einiges bewirken zu können. Er verlangt, ein Umweltministerium aufzubauen und scheitert damit. Erst Jahrzehnte später sieht die Politik die Notwendigkeit dieser Institution. Nach 3 Jahren gibt Jimek entnervt auf. Er ist ein Kämpfer, aber die Zähigkeit des Beamtenapparats zermürbt ihn. Erfolgreich ist Jimek weiterhin als Zoodirektor, Buchautor und Mitherausgeber der Zeitschrift Das Tier. Doch privat gibt es Rückschläge. Adoptivsohn Thomas gerät immer tiefer in Drogenkonflikte. Er nimmt sich schließlich das Leben. Jimeks Ehe mit seiner Frau Hildegard ist schon seit längerem zerbrochen. 1973 wird sie geschieden. Rückhalt findet Bernhard Jimek bei Erika, der Witwe seines Sohnes. Sie arbeiten beruflich eng zusammen, verstehen einander. So ist es nicht verwunderlich, dass sie sich über die Jahre näher kommen. 1978 schließlich heiraten sie und Bernhard Jimek adoptiert seine Enkelkinder Stefan und Christian. Für Christian Jimek ist sein Großvater Vater und Vorbild geworden. Also Bernhard Jimek war ein Vorbild für mich auf der einen Seite, weil er hat eine sehr große Disziplin gehabt und das war auch, und er war ein guter Manager und das war auch sein Erfolg letztendlich. Und ich glaube, das ist mit eins der Geheimnisse, oder eigentlich war kein Geheimnis, sondern dass man einen Grundsatz, den man eigentlich führen sollte, dass man eine gewisse Disziplin immer hat. Sprich, wenn man von der Schule nach Hause kommt, dass man eben gleich seine Hausaufgaben macht. Und dann ist nach einer halben Stunde erledigt. Ja, und dann ist man auch sehr viel freier mit all seinen Dingen, die man noch am Tagesablauf macht, dass man Dinge eben gleich erledigt. Und dies betrifft natürlich auch eben den Naturschutz. Wir müssen eigentlich, wenn wir was für Naturschutz tun wollen, dann müssen wir es heute tun und gleich erledigen. Denn alles, was wir auf die lange Bank schieben, ist letztendlich zu spät. Bernhard Jimek wird nach 29 Jahren als Zoodirektor am 1. April 1974 pensioniert. Doch ein Ruhestand ist es nicht. Am 20. April 1975 gründet er zusammen mit Horst Stern, Hubert Weinzierl und 19 weiteren Natur- und Umweltschützern den Bund für Natur- und Umweltschutz Deutschland, den BUND. Und noch einen Traum erfüllt sich Jimek. Er kauft als Altersruhesitz eine alte Mühle im Spitalgrund, züchtet dort wieder seine geliebten Antwerpener Barzwerghühner und kauft mehrere Hektar Wald, um ihn sich selbst zu überlassen. Sein kleiner, privater Urwald entsteht. Und immer wieder unternimmt er Reisen. Nach Japan, auf die Galapagos-Inseln, nach Feuerland, nach China. Filmaufnahmen der fremden Tierwelt werden in seiner Fernsehreihe Ein Platz für Tiere gezeigt. Mittlerweile werden die Sendungen nicht mehr live ausgestrahlt, sondern vorproduziert. 175 Folgen werden von dieser erfolgreichsten Serie der deutschen Fernsehgeschichte ausgestrahlt. Doch als die 175. Sendung läuft, ist Bernhard Jimek tot. Immer hat er sich einen schnellen Tod gewünscht. So soll es einmal enden. Durch einen Löwen, durch Herzschlag, durch einen Elefanten oder Flugzeugabsturz. Am 13. März 1987 stirbt Bernhard Jimek im Alter von 77 Jahren während einer Zirkusvorstellung an einem Herzinfarkt. Seine Urne wird dort beigesetzt, wo er sein Herz an den afrikanischen Kontinent verlor, am Ngorongoro-Krater, neben seinem Sohn und besten Freund. Auch für Bernhard Jimek wird eine Inschrift angebracht. A lifetime of caring for animals and their place on our planet. It's better to light a candle than to curse the darkness. Professor Bernhard Jimek. Ein Leben für die Tiere und ihren Platz auf unserer Erde. Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Auf Wiederhören bei Audible.